weiß, was ich will, kommt heute nicht zu mir. Ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wo du bist. All die Müdigkeit ist fort, jetzt wo ich alleine bin. Glück mich mit allem, was ich sah. Und du hast gefragt, ob ich dich nicht noch begleiten mag. Unter Palmen aus Metall erzähltest du von deinen Reisen. Und ich konnte dir nicht mehr folgen. Durch Hamburgs schönsten Garten, wo all die Lichter blühen, wo all die Schiffe warten, hier wo ich mich nicht versteh. Wie es war, ich möchte es nicht mehr wissen. Wie es war, ich will die Straße küssen, auf der wir gelaufen sind. Betrunken, vergessen und verliebt. Den ganzen Tag zu viel gedacht, hab mich gefragt, was ich hier mach. Zwischen Geschichten ohne Ende und dem Blick, dem nichts entging. Keine Sehnsucht und kein Rausch, keine Ahnung, kein Beginn. Gib mir alles, was du nicht mehr brauchst. Durch Hamburgs schönsten Garten, wo all die Lichter blühen. Heimat ist, wo ich steh. Ich möchte auf nichts mehr warten. Mein ganzes Leben hier verraten und da meinen blinden Stolz. Eine Wahrheit, die du kennst, zwischen Dingen, die wir taten. Betrunken, vergessen und verliebt. Nicht mehr wissen, wie es war. Ich will die Straße küssen, auf der wir gelaufen sind. Betrunken, vergessen und verliebt.